Bereits 1968, 27 Jahre vor dem Erscheinen von Elfriede Jelineks Roman, legte der amerikanische Drehbuchautor und Regisseur George A. Romero mit »Die Nacht der lebenden Toten« einen Horrorfilm vor, mit dem er das gesamte Genre revolutionierte. Erstmals werden Zombies nicht als durch Zauberkraft erweckte, willenlose Geschöpfe dargestellt, sondern als aus eigener Kraft aus den Gräbern steigende Akteure. Es sind die im Vietnamkrieg gefallenen Toten, die Jagd auf Menschenfleisch machen. Das Perfide ist, dass sich jeder, der von ihnen auch nur gebissen wird, in einen Zombie verwandelt. Die Untoten vermehren sich also ziemlich schnell. Und es sind keine abstrakten Monster, sondern der beste Freund, der Bruder, das eigene Kind. Der Einzige, der einen kühlen Kopf behält und sich geschickt zur Wehr setzt, ist ein Farbiger. Der wird nicht von den Zombies, sondern von einer Bürgerwehr zur Strecke gebracht, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe für einen Untoten hält. Draußen tobt der Vietnamkrieg. Im Innern der Rassismus. Romero zeigt die amerikanische Gesellschaft als eine Welt, die sich selbst zerfleischt.